Fremdling bin ich auf Erden, überall stößt man mich aus. Menschen den Weltraum erwerben, ich aber will nach Haus. Ewige Heimat im himmlischen Licht, nur zu dir geht mein Streben hinauf. Über der Sterne hell leuchtendem Strahl bringt mich mein Heiland nach Haus. Wenn mich die Welt auch höhnet, manchmal mit Lügen beschmutzt, Jesus, der siegreich mich krönet, hat mich bis jetzt beschützt. Ewige Heimat im himmlischen Licht, nur zu dir geht mein Streben hinauf. Über der Sterne hell leuchtenden Strahl bringt mich mein Heiland nach Haus. Mit Jesus nur ich siege, ist noch so heftig der Streit. Seine unendliche Liebe stärkt mich zu jeder Zeit. Ewige Heimat im himmlischen Licht, nur zu dir geht mein Streben hinauf. Über der Sterne erleuchtendem Strahl bringt mich mein Heiland nach Haus. Herr, gib mir Kraft zu leben nach deinem göttlichen Wort, das nicht vergebens ich strebe nach jenem schönen Ort. Ewige Heimat im himmlischen Licht, nur zu dir geht's mein Streben hinauf. Über der Sterne erleuchtenden Strahl bringt mich mein Heiland nach Haus.